Wir kommen zum nächsten Thema. Lange galt in der DDR der Spruch, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Mit dem Lernen auf anderen Gebieten wird allerdings vorsichtig umgegangen. Nach wie vor macht der berühmte Tapetenvergleich des SED-Chefideologen Hager die Runde. Würden Sie, hat er in einem Stern-Interview gesagt, wenn Ihr Nachbar neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren? Die selbstbewusst auftretende DDR will Gorbatschows Glasnost und Perestroika nicht einfach und kritiklos übernehmen. Das zeigt sich schon im Umgang der DDR mit Regimekritikern. Aus Ost-Berlin Wolfgang Hauptmann. Es gibt keine organisierte Opposition in diesem Land. Aber an Oppositionellen fehlt es nicht. Sie setzen sich für sauberes Wasser und bürgerfreundlichere Kommunalpolitik ein. Sie möchten ungehindert reisen dürfen und Kirchenzeitungen ohne Zensur erleben. Oft sind sie an die evangelischen Kirchen der DDR angelehnt, aber manchmal kämpfen sie auch im Alleingang für mehr Freiheit. Die Staatssicherheit hat ihre Spitzel überall und zerschlägt die Gruppen und Grüppchen, wenn sie vom Reden zur Tat übergehen wollen, wobei die Tat schon im Versuch bestehen kann, die Verfassung in allen Teilen zu verwirklichen. Denn wer nicht Ja und Amen zur Regierung sagt, strebt deshalb nicht etwa die Herstellung einer bürgerlichen Demokratie an. Die meisten Menschen hier sind im Sozialismus groß geworden und wollen die angestrebten Reformen im Rahmen der bestehenden Ordnung verwirklichen. Aber weil der Staat jede von ihm nicht gebilligte Aktivität fürchtet und Feinde selbst da wittert, wo keine sein können, zerschlägt er bei jedem Zugriff viel innenpolitisches Porzellan. Ein Beweis dafür das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Die Bischöfe können aus ihrem biblischen Auftrag heraus nicht die Gotteshäuser schließen, wenn Menschen darin Schutz suchen. Sie können es auch dann nicht, wenn die Hilfesuchenden in ihrer Mehrheit keine wirklichen Christen mehr sind. Doch je mehr sich die Kirche für die Unglücklichen einsetzt, desto energischer wird sie von der mächtigen Partei an die Kandare genommen oder als Puffer missbraucht. So war es auch im Falle der Pankower Oberschüler, die zunächst zu offener Meinungsäußerung ermutigt worden waren, um dann hart bestraft zu werden, als es einer starren Führung genehm war. Die evangelische Kirche von Berlin-Brandenburg machte sich zu ihrem Fürsprecher, wenn auch ohne Erfolg. Immerhin wurde in den Kirchen offen geredet, wie hier von Generalsuperintendent Krusche. Die Gleichgültigkeit ist auch allemal der Gegensatz zu Frieden und Versöhnung. Unentschiedenheit macht uns mitschuldig, wenn Unheil droht. Und deshalb, meine lieben Freunde, können wir jetzt nicht so tun, als ginge es uns nichts an, wenn an einer bislang als fortschrittlich bekannten erweiterten Oberschule in sektiererischer Enge Schüler gemaßregelt wurden, nur weil sie offen und rückhaltlos und auch ungeschützt, wie das nur Jugendliche können, Ängste und Befürchtungen ausgesprochen haben. Bei solchen Andachten sind nicht bloß gläubige Christen und enttäuschte Idealisten zugegen. Hier sammeln sich auch die Bürger, die mit ihrem Staat innerlich schon gebrochen haben und die Ausreise anstreben. Sie suchen Publizität und viele wären über eine Festnahme nicht traurig, sofern sie die jahrelange Wartezeit verkürzt, bevor sie vielleicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen werden. Ihre genaue Zahl ist allenfalls dem Innenministerium bekannt, aber es sind wohl Hunderttausende. Wenn die Umstände günstig scheinen, bilden sie einen Kreis und versuchen mit einem Sprechgesang Aufmerksamkeit zu wecken. Sie werden grob behandelt, als Abtrünnige abgestempelt, aber gefährlich scheinen sie wohl nicht einmal der Staatssicherheit. Denn sie glauben ja nicht mehr an die Möglichkeit grundsätzlicher Veränderungen in der DDR und haben resigniert. Viel eher fürchtet sich der Staat vor den Unzufriedenen, die sich nicht mehr in den sozialistischen Alltag einordnen wollen, sondern mehr Informationen verlangen, öffentlich an der Weisheit der SED zweifeln und ihr politisches Vorbild in Polen, Ungarn oder in der Sowjetunion suchen. Ein junger Mann in der Provinz spricht für viele, wenn er sagt: Nee, wir brauchen uns ja nicht die Hand vom Mund zu legen. Ne? Wir wissen ja selbst, was in der Politik derzeit los ist. Die Situation in der ganzen Welt. Ich meine, es ist eine neue Ära angebrochen. Das hängt natürlich hauptsächlich mit Amtübernahme von Gorbatschow zusammen. Ganz klar. Das merkt man überall. Und der größte Teil der Bevölkerung ist positiv überzeugt davon. Nicht nur die Friedenspolitik, sondern er eröffnet viele Räume mit einmal. Einfach im Moment ist das mit das Wichtigste, ja, weil man täglich sich damit auseinandersetzt. Moskau. Der Schwiegersohn des früheren sowjetischen Staats- und Parteichefs Leonid Brezhnev, Juri Tschuwarow, ist am Freitag wegen Bestechlichkeit im Amt zu 12 Jahren verschärfter Lagerhaft verurteilt worden. Das zuständige Militärgericht erachtete es als erwiesen, dass Tschuwarow als ehemaliger erster Vize-Innenminister Bestechungsgelder angenommen habe. Bonn. Die Zahl der gemeldeten AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik steigt langsamer, als das nationale AIDS-Zentrum das erwartete. Sowjetbürger machen keinen Hehl daraus, dass sie das Wort Perestroika bald schon nicht mehr hören können. Es hat sich gar nichts verbessert. Ganz im Gegenteil, alles ist schlechter geworden. So schimpfen Menschen, die den Umbruch in der Sowjetunion an den Regalen in den Geschäften bewirten. Tatsächlich ist die Versorgungslage schwieriger als in den Jahren zuvor. Lebensmittel im Werte von Millionen Rubeln verrotten in Lagerhäusern, während die Menschen umsonst Schlange stehen. Perestroika, so urteilen andere, ist für uns eine Befreiung. Wir können sagen, was wir wollen, lesen in den Zeitungen kritische Artikel, die man früher nie gedruckt hätte. Und schließlich hat uns die Perestroika, so ein Argument, international das Ansehen eingebracht, das wir mit unserer Abschottungspolitik gegenüber dem Westen nie erreicht haben. In der Tat sind in diesem Jahr viele wichtige Entscheidungen gefallen. Allen voran ist eine Reform des politischen Systems begonnen worden. In wenigen Monaten findet erstmals landesweit eine Wahl statt, bei denen mehrere Kandidaten miteinander konkurrieren. Perestroika heißt auch, dass einige Sowjetvölker, wie die baltischen Republiken, ihre alten Fahnen, Hymnen und Staatssprachen wieder offiziell benutzen dürfen. Ein Schritt, der vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Perestroika, das ist in diesem Jahr die drastische Lockerung bei der Ausreise von Sowjetbürgern, sei es, dass sie nur Verwandte besuchen wollen oder dass sie auswandern wollen. Ganz zu schweigen von der Rechts-, Gesundheits- und Schulreform. Natürlich muss man noch auf die Ergebnisse warten. Aber die Tatsache, dass die Mängel in diesen Bereichen öffentlich genannt werden und auch bekämpft werden sollen, ist schon der erste Schritt. Die sowjetische Regierung hat die Arbeitsweise der armenischen Behörden im Zusammenhang mit den Hilfsmaßnahmen für die Erdbebenopfer scharf kritisiert. Die zur Überwachung der Hilfsmaßnahmen eingesetzte Kommission des Politbüros warf den Verantwortlichen unter anderem vor, lediglich Befehle zu erteilen und die Kontrollen über die Verteilung der Hilfsgüter zu vernachlässigen. Verteidigungsminister Jassow forderte ein effektiveres Zivilschutzsystem, zumal nach seinen Erkenntnissen Soldaten den Einsatz in der Gefahrenzone abgelehnt hätten. Insbesondere die einberufenen Reservisten seien für die Rettungsmaßnahmen unvorbereitet und deshalb auch nicht genügend motiviert gewesen, heißt es in einer Meldung der Moskauer Nachrichtenagentur TASS. Engpässe gebe es noch im Krankenhausbereich sowie bei der Verteilung von Hilfsgütern. Die Vereinigten Staaten haben der Sowjetunion deutliche Fortschritte bei den Menschenrechten bescheinigt. Außenamtssprecherin Oakley sagte gestern in Washington, viele Bedingungen der amerikanischen Regierung für eine Menschenrechtskonferenz in Moskau seien erfüllt. Eine Entscheidung über eine Teilnahme der USA sei aber noch nicht gefallen. Zu den erfüllten Voraussetzungen gehören nach Angaben der Sprecherin die Freilassung von über 600 politischen Gefangenen seit November 1986 sowie die zunehmenden Ausreisezahlen für sowjetische Juden und für Deutschstämmige oder Armenier. Weiter nannte Frau Oakley die ungehinderte Zulassung amerikanischer und europäischer Rundfunksendungen sowie die angekündigte Aufhebung der Beschränkung von Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Die USA haben einen Flottenverband von 13 Kriegsschiffen vom Bundesstaat Virginia aus in Richtung Mittelmeer in Marsch gesetzt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Washington erklärte gestern, Es handele sich um eine Routineoperation für die 6. US-Flotte. Einen Zusammenhang mit Erkenntnissen über den Bombenanschlag auf den Pan Am Jumbojet oder mit amerikanischen Vorwürfen gegen Libyen wegen einer angeblich dort entstehenden Fabrik für Giftgas gebe es nicht. Bundeswirtschaftsminister Hausmann sowie einige US-Politiker äußerten sich besorgt hinsichtlich der Gefahr, dass nunmehr eine Vergeltungsspirale von neuen Maßnahmen und Gegenmaßnahmen in Gang kommen könnte. Zum dritten Mal haben der amerikanische Präsident Reagan und der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow Neujahrsgrüße an die Völker der jeweils anderen Nation ausgetauscht. Beide äußerten die Überzeugung, dass sich das Verhältnis zwischen den beiden Supermächten 1989 weiter verbessern werde. Als ein herausragendes Ergebnis der amerikanisch-sowjetischen Annäherung bezeichneten sie den Vertragsabschluss über die Vernichtung der atomaren Mittelstreckenraketen beim Moskauer Gipfel vom Frühsommer vergangenen Jahres. Sowohl Reagan als auch Gorbatschow erinnerten zugleich daran, dass nach wie vor Differenzen zwischen den beiden Großmächten bestünden und dass für deren Beseitigung noch viel Arbeit zu erledigen bleibe. Die Ansprache Gorbatschows wurde bereits gestern in den USA vom Fernsehen ausgestrahlt. Die Rede Reagans soll heute im sowjetischen Staatsfernsehen gesendet werden. Papst Johannes Paul II. Hat in seiner traditionellen Danksagung zum Jahresabschluss zur Solidarität und zum Respekt vor dem Leben und der Würde jedes einzelnen Menschen aufgerufen. In der Jesuitenkirche im Zentrum Roms beklagte der Papst jedoch zugleich, im zu Ende gegangenen Jahr, so wörtlich, gewisse nicht-christliche Verhaltensweisen in der ewigen Stadt bemerkt zu haben. Er nannte in diesem Zusammenhang die ablehnende Einstellung gegenüber farbigen Einwanderern, Flüchtlingen, Obdachlosen sowie jungen HIV-Infizierten und AIDS-Kranken. Für unsere beiden Staaten vieles zum Besseren verändert, sagte Gorbatschow. Die Beziehungen sind heute dynamischer und menschlicher. Wir haben uns besser kennengelernt. Es scheint, als entdeckten die Amerikaner die Sowjetunion neu und umgekehrt. Angst und Misstrauen mangelt sich allmählich in Vertrauen und in gegenseitige Zuneigung. Fears and suspicion are gradually giving way to trust and feelings of mutual liking. Positiv und zuversichtlich auch die Einschätzung des amerikanischen Präsidenten. Die Beziehungen der Supermächte werden auf dem Kurs des vergangenen Jahres bleiben. Trotz Meinungsverschiedenheiten konnten wir eine gemeinsame Basis finden, sagte Reagan. In grundsätzlichen Fragen wie Menschenrechte und Abrüstung sind wir einander entgegengekommen. Obwohl noch viel getan werden muss, haben wir auf diesen Gebieten Fortschritte gemacht. US-Präsident Reagan hat ja bereits einmal Bombenangriffe auf Libyen befohlen als Vergeltung für libysche Drahtzieherschaft bei Terrorangriffen. Als zum ersten Mal im vergangenen November der Vorwurf erhoben wurde, Libyens Machthaber Oberst Gaddafi plane nicht nur den Bau einer normalen Medikamenten- und Chemiefabrik, sondern eine Anlage für Chemiewaffen. Als dieser Vorwurf erhoben wurde, waren auch gleich die Spekulationen in der Welt. Die USA planten einen neuerlichen Angriff als letztes Mittel, die Fabrik zu verhindern. Gestern am Sonntag kamen nun Meldungen aus Washington, eine deutsche Firma aus dem badischen Lahr, aber auch weitere Unternehmen seien die Helfer Gaddafis beim Bau von C-Waffen. Ich will korrigieren. Die gorbatschowschen Reformen waren auch der stellvertretenden DKP-Vorsitzenden Ellen Weber nicht einmal eine Erwähnung wert. Für die Genossin mit dem Spitznamen Beton-Ellen waren Perestroika und Glasnost in ihrer Zusammenfassung der Themen der Zukunft kein Thema. Herbert Mies, DKP-Chef seit 15 Jahren, registriert immerhin die in dieser Partei bisher beispiellosen Widersprüche, weist jedoch Gerüchte von einer Spaltung weit von sich. Mies versuchte einen politischen Eiertanz. Mit Gorbatschow, so berichtet er, habe ihm große Übereinstimmung verbunden bei seinem Besuch in Moskau. Auch gelte dem eingeschlagenen Kurs der Perestroika die volle Unterstützung, Sympathie und Solidarität der bundesdeutschen DKP. Einerseits. Andererseits nämlich sei es völlig normal, wenn jedes sozialistische Land seinen Weg eigenständig bestimme und gestalte. Mit anderen Worten, Reformen in Moskau sind eine gute Sache, keine Reformen in Ostberlin aber auch. Unschwer zu erraten, welchen Weg der orthodoxe Mies für seine, in vielfältiger Weise von der SED abhängige DKP für den richtigen hält. Ein wenig von der Unruhe innerhalb der Partei war bereits bei der Geschäftsordnungsdiskussion am Vormittag zu spüren, die bereits jetzt den straffen Zeitplan gesprengt hat. Dass der Reformflügel in der DKP sich durchsetzen wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Zwar ist die Opposition mit rund 200 von 650 Delegierten größer als je zuvor, für eine Mehrheit aber reicht das bei weitem nicht. Von den sicher kontroversen Diskussionen über die Besetzung des Vorstandes und die Neuwahlen aber werden wir, die Journalisten und die Öffentlichkeit, nichts mitbekommen. Meine Damen und Herren, in den nächsten Minuten wollen wir von einem Mann reden, den Sie alle kennen, auch wenn Politik vielleicht nicht Ihre Sache ist. Groß ist er, stattlich, männlich, fast schön, könnte man sagen, besonders in Uniform. Als der amerikanische Colonel Oliver North zum ersten Mal auf den Bildschirmen in der Bundesrepublik erschien, da hat manch einer von Ihnen vielleicht gedacht, da beginnt eine neue amerikanische Unterhaltungsserie. Eine Serie ist es dann auch geworden, aber eine, die das Leben geschrieben hat. Denn Oliver North ist das, was man eine Schlüsselfigur nennt, eine Schlüsselfigur in der Iran-Contra-Affäre. Und seit er da hinein verstrickt worden ist, seit er vor einem Ausschuss gewesen ist, wurde er bedrängt von der amerikanischen Justiz. Vor einigen Monaten noch beispielsweise reiste er durch die Vereinigten Staaten und veranstaltete Partys, auf denen er seine Argumente großen Zuhörerschaften unterbreitete und er sammelte dabei Geld für seine Verteidigung. Nun hören wir aus den Vereinigten Staaten, dass die Hauptanklagepunkte gegen Oliver North fallen gelassen worden sind. Der sowjetische Generalsekretär Mikhail Gorbatschow wird voraussichtlich noch in der ersten Hälfte dieses Jahres in die Bundesrepublik kommen. Das bestätigte Alexei Jakowlew noch einmal heute in Trier. Der einflussreiche Politiker gilt als einer der Motoren von Glasnost und Perestroika und als einer der engsten Vertrauten von Gorbatschow. In seinem heutigen Gespräch mit Ministerpräsident Karl-Ludwig Wagner in Trier betonte Jakowlew das sowjetische Interesse an einem Ausbau der Beziehungen auch auf regionaler Ebene. Moskau will chemische Waffen vernichten. Gorbatschow hat heute in Paris ein weiteres Kapitel der Abrüstung aufgeschlagen. Nach der Vernichtung atomarer Mittelstreckenraketen und dem Angebot massiver Truppensenkungen bei Soldaten und Panzern hat der sowjetische Außenminister Schewardnadze heute die Vernichtung chemischer Waffen angekündigt. In Paris, auf der internationalen Konferenz zum Verbot von Chemiewaffen, überraschte er mit dieser Ankündigung wohl die meisten Zuhörer. Von dort Gerhard Irmler. Mit dem Abbau des sowjetischen C-Waffenpotenzials soll nach Angaben des sowjetischen Außenministers Eduard Schewardnadze in nicht allzu ferner Zukunft begonnen werden. Dann nämlich, wenn die Sowjetunion eine Anlage zur Zerstörung ihrer Chemiewaffen fertiggestellt hat, die gegenwärtig im Bau ist. Diese Anlage will die Sowjetunion nach Fertigstellung auch ausländischen Experten zugänglich machen und sich über die bei der Vernichtung von C-Waffen gewonnenen Erfahrungen mit anderen Ländern austauschen. Die Sowjetunion erbringt mit dieser Ankündigung nach einem Abbau der C-Waffen insofern eine einseitige Vorleistung, weil sie die Zerstörung dieser Waffen unabhängig von einer noch zu unterzeichnenden Konvention über deren Verbot in die Wege leiten will. Der sowjetische Außenminister räumte in diesem Zusammenhang ein, dass die UdSSR zu lange mit einem Herstellungsstopp für C-Waffen gewartet habe. Diese Verspätung wolle die Sowjetunion jetzt aber mit allem Nachdruck aufholen. Schewardnadze forderte andere Länder nachdrücklich auf, es der Sowjetunion gleich zu tun. In seiner Rede heute Morgen vor den Delegierten der über 140 in Paris anwesenden Staaten sprach sich Eduard Schewardnadze auch für, so wörtlich, strikteste Kontrollen aus, für Vorortinspektionen zur Überwachung eines C-Waffenverbots, was die Vorgänger Gorbatschows und Schewardnadzes stets abgelehnt hatten. Dem sowjetischen Außenminister schwebt vor, dass in Wien ähnlich der Atomkontrollbehörde eine Institution geschaffen wird, die über das Verbot der Herstellung und Lagerung von C-Waffen wacht. Nach der Rede Schewardnadzes vom Vormittag wurde heute Mittag dann der irakische Delegierte mit einiger Spannung erwartet. Zuvor hatten die Iraner eine Dokumentation im UNESCO-Gebäude verteilt, die noch einmal an die Giftgasangriffe der Iraker im Golfkrieg erinnern sollte. Der irakische Delegierte und Vize-Außenminister seines Landes, Tariq Aziz, forderte, dass alle Massenvernichtungsmittel nach den gleichen Prinzipien behandelt werden müssten und machte die Zustimmung seines Landes zu einem Verbot von Chemiewaffen von einem entsprechenden Verbot von Atomwaffen abhängig. Solange dies nicht geschehe, behalte sich der Irak vor, C-Waffen zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu halten, meinte Aziz. Mit dieser Argumentation befindet sich der Irak im Einklang mit anderen arabischen Staaten, die mit dem Hinweis auf Israel und dessen angeblichen Besitz von Atomwaffen ähnlich argumentieren. Anfang 1987 hatte Moskau den Besitz chemischer Waffen zugegeben, hatte dann die Produktion eingestellt und noch im gleichen Jahr Vertretern aus 51 Ländern die Besichtigung eines Testgeländes erlaubt. Die USA sind das einzige andere Land auf der Welt, das sich ebenfalls zu dem Besitz chemischer Waffen bekannt hat. Doch trotz des sowjetischen Produktionsstopps hatten die USA nach 18-jähriger Unterbrechung wieder mit der Herstellung begonnen, um Schritt halten zu können, wie es hieß. Erstmals eingesetzt wurden chemische Waffen im Ersten Weltkrieg in Form von Giftgasen, im Zweiten Weltkrieg nicht, dann aber wieder in den 60er Jahren im Vietnamkrieg. In erschütternder Erinnerung auch die ungezählten Giftgastoten im irakischen Kurdistan im letzten Jahr. Moskau will nun mit dem Massenvernichtungsmittel C-Waffen endlich Schluss machen. Dazu weitere Informationen von Johannes Grotzki aus Moskau. Ab Frühjahr dieses Jahres wird in der Nähe von Kuibyschew in der Sowjetunion ein großes Werk fertiggestellt werden, das dann mit der Vernichtung von chemischen Waffen beginnen kann. Dies war in der Sowjetunion schon seit geraumer Zeit bekannt. Damit wollte Moskau gewisse Vorleistungen erbringen, um die internationale Ächtung von den chemischen Waffen weiter zu forcieren. Die Sowjetunion hat von jeher darauf bestanden, dass die chemischen Waffen nicht nur weltweit geächtet werden, sondern dass auch die Produktion und Lagerung verboten wird. Ebenso besteht Moskau darauf, dass chemische Waffen nicht an dritte Länder weitergegeben werden dürfen und auch nicht im Ausland gelagert werden sollen. Im Zusammenhang mit der Pariser Konferenz war von sowjetischen Fachleuten in der hiesigen Presse immer wieder darauf hingewiesen worden, dass aus NATO-Beständen chemische Waffen besonders in der Bundesrepublik gelagert sind. Sollte es zu einem Unfall kommen, so die Argumentation, dann würden auch die Warschauer Paktstaaten rein ökologisch gesehen in die Folgen mit einbezogen werden. Das heißt, eine Verseuchungsgrenze gäbe es dann nicht mehr. Auch Polen, die Tschechoslowakei oder die DDR würden unter solchen Unfällen mit chemischen Kampfstoffen leiden. Die Sowjetunion hat ihrerseits bereits schon demonstrativ die Vernichtung chemischer Waffen vorgeführt, um diesen Prozess sofort dann einzusetzen, wenn eine Konvention unterzeichnet ist. Heute um 5 Nachrichten Amman. Palästinenserführer Arafat weiß nach eigenen Aussagen nicht, wer für den Anschlag auf den Panam-Jumbo am 21. Dezember verantwortlich war. Nach Ansicht von Arafat wollten die Attentäter die Friedensbemühungen im Nahen Osten torpedieren. Bonn. In der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin halten sich, nach Informationen der Bild-Zeitung, bereits seit einigen Tagen 4 DDR-Bürger auf. DKP in der Bredouille. Von der Deutschen Kommunistischen Partei sah und hörte man allenfalls in Wahlkämpfen und bei Wahlen. Das war vor Jahren noch anders, als sie durch den radikalen Erlass indirekt in die Schlagzeilen geriet. Beamte, die aktiv in der DKP tätig waren, beschäftigten die Gerichte. Bei der DKP ging alles seinen gewohnten DDR-sozialistischen Gang, bis Gorbatschow als oberster Genosse der sonst Moskau-hörigen Kommunisten neue Wege wies und mehr Demokratie, mehr Bürgernähe, mehr Offenheit forderte. Ein Richtungsstreit brach aus. Der Vorsitzende Mies versuchte irgendwie zu versöhnen und bekam heute prompt die Quittung, denn es gab Vorstandswahlen auf dem Parteitag. Holger Senzel dazu aus Frankfurt. Dass Herbert Mies, wenn auch mit erstaunlich viel Gegenstimmen, erneut zum Vorsitzenden gewählt wurde, das war keine Überraschung. Allerdings soll der Vorstand künftig den politischen Realitäten gemäß besetzt werden. Das heißt, diejenigen, die schon seit langem lautstark Perestroika und Glasnost fordern, werden rund ein Drittel der Führungsgremien besetzen. So hoch nämlich ist der Anteil der sogenannten Reformer bei den westdeutschen Kommunisten. Die Mehrheit der Traditionalisten, also diejenigen, deren Blick eher nach Ost-Berlin als nach Moskau gerichtet ist, sie hatten wohl erkannt, dass diese Zugeständnisse unumgänglich waren, um die drohende Spaltung der Partei zu verhindern. Herbert Mies hatte die Stimmung von Anfang an realistisch eingeschätzt. Die Partei ist in bisher beispiellose innere Widersprüche geraten. Niemand kann übersehen, dass unsere Handlungsfähigkeit und unsere Einheit bedroht sind. Die DKP zwischen Ost-Berlin und Moskau, darauf lief es von Anfang an hinaus auf diesem 9. Parteitag. Und wie tief dieser Graben ist, wie unterschiedlich auch die künftige Entwicklung des Kommunismus in beiden Staaten gesehen wird, das zeigte sich überdeutlich in den Grußworten des Gorbatschow-Vertrauten Alexander Jakowlew und des SED-Politbüromitgliedes Hermann Axen. Der eine sprach beinahe euphorisch von den Reformen in der UdSSR. Der andere, nämlich Hermann Axen, erwähnte Perestroika und Glasnost mit keinem Wort. DKP-Vorsitzender Mies machte keinen Hehl daraus, wie er zu den sowjetischen Reformen steht. Schließlich ist die DKP auch in vielfältiger Weise abhängig von der SED. Doch das Abblocken von Reformen hatte in der Vergangenheit zu dramatischem Mitgliederschwund geführt. Vor allem die Jugendlichen empfanden die DKP als Verein DDR-freier Langeweiler. Der Kampf der Reformer um die entsprechende Anzahl Vorstandsposten muss erbittert gewesen sein. Es ist paradox, fasste ein Delegierter am Sonntagnachmittag die Stimmung zusammen. Da wird in dem zweiten Satz die Verbundenheit mit der Sowjetunion beschworen. Michail Gorbatschow fürchten sie mehr als den Klassen. Je erfolgreicher Michail Gorbatschow, der sowjetische Parteichef, in seinen außenpolitischen Bemühungen wird, je größer sein Ansehen, vor allem im westlichen Ausland, desto problematischer scheint seine eigene Position im eigenen Land zu werden. Da ist nicht nur der Widerstand des Apparates, der etablierten Kreise, also alten Machthaber zu nennen, sondern da ist vor allem die katastrophale wirtschaftliche Situation der Sowjetunion, ein 300 Milliarden Mark Defizit im Staatshaushalt und eine nach wie vor miserable Versorgungslage für die Masse der Bevölkerung ohne kurzfristige Aussichten auf Besserung. Gerüchte kommen auf, Fragen, wie sicher Gorbatschow im Sattel sitzt oder gar, wie eine Boulevardzeitung heute hierzulande aufmachte, die Frage, stürzt Gorbatschow? Am Telefon Professor Horst Eberhard Richter, Psychoanalytiker und Gründungsmitglied der Internationalen Stiftung für das Überleben und Entwicklung der Menschheit, die vergangene Woche in Moskau tagte und deren wohl prominentestes Mitglied aus der Sowjetunion, Andrei Sacharow, ist. Guten Tag. Guten Tag, Herr Böcher. Ja, wenn Sie sich die Entwicklungen, die Diskussionen, das, was Sie gerade jüngst selbst in Moskau erlebt haben, anschauen, im Nachhinein Revue passieren lassen, ist Gorbatschow vielleicht ein Mann, der ja eigentlich außerhalb der Normen steht, der, wenn wir das vielleicht positiv besetzen wollen, ein Verrückter ist? Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, es ist ein Mann, der zwar auch Visionen hat und der Utopien im Kopf hat, aber der sonst ein großer Realist ist, sehr vernünftig ist. Und was ihn auszeichnet, und ich glaube, das trifft nur für wenige Politiker von Weltverantwortung zu, ist ein Mann, der um sich herum gerade Leute gern hat, die ihm nicht zum Munde reden, sondern die kritisch sind. Also sein Motto ist, die Wahrheit wird nur im Streit geboren. Und das zeugt also von großer Selbstsicherheit und auch Lernfähigkeit. Wenn Gorbatschow nun aber seiner eigenen Umgebung so etwas wie eine Streitkultur verordnet, dann widerspricht er damit doch eigentlich sämtlichen Normen, die bis dato im Sowjetreich gang und gäbe waren. Ja, das ist also wirklich ein Novum, nicht? Und auch was jetzt toleriert wird in Moskau an Zeitschriften und an Kunst, an Kritik, auch in Versammlungen, das ist ganz außergewöhnlich. Also ich habe das ja erlebt jetzt, dass da auch Militärs mit Journalisten und Wissenschaftlern ganz offen diskutieren. Ich war über die Größe der Roten Armee, ob man überhaupt noch eine Wehrpflichtenarmee brauche, ob man nicht sich begnügen könnte mit einer kleineren Berufsarmee, da doch große Industriestaaten ohnehin keinen großen Krieg mehr riskieren könnten. So etwas wird da offen diskutiert, natürlich nicht zum Wohlgefallen der Militärs und auch mancher Politiker. Aber diese offene, kontroverse Diskussion findet in Moskau und Leningrad und manchen anderen großen Städten jetzt mit großer Heftigkeit statt. Die Sorge, die uns hierzulande umtreibt angesichts dieser Vorgänge, ist, dass wir auf der einen Seite sehen, was da passiert, dass wir auf der anderen Seite uns eigentlich aus den jahrzehntelangen Erfahrungen mit der Sowjetunion eigentlich nicht vorstellen können, dass das gut geht. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, es kann heute niemand prognostizieren, wie das nach ein paar Jahren aussehen wird. Sie haben ja benannt die großen Schwierigkeiten, vor allem die Wirtschaftsschwierigkeiten, die Versorgungsengpässe. Nicht, dass wenn jetzt so die einen Leute morgens um 6 Uhr nach Milch anstehen und wenn sie schließlich um 9 Uhr dran sind, vielleicht hören, dass die Milch nun gerade ausgegangen ist, dann gibt es eben viele, die sagen, also erst kommt das fressen und dann kommt die Perestroika. Das heißt also, solange ich nicht satt bin und solange es unserer Familie so schlecht geht in der Versorgung, kann mir manches gestohlen bleiben, was da von Reformen und so geredet wird. Andererseits gibt es doch eine sehr verbreitete Stimmung, die sagen, wir müssen da durch. Und wenn uns etwas aus unserer wirtschaftlichen Misere raushelfen kann, aus unserem Schlendrian, dann kann es eben nur die Perestroika sein und dann kann es nur Gorbatschow machen. Wenn Sie jetzt in Moskau mit Andrei Sacharow, mit anderen gesprochen haben, für die vor kurzer Zeit noch das stereotype Stichwort Dissident galt, wird dann auch über diese Gefährdungen, über die Gefahren, über die Befürchtungen ja nicht nur im Westen geredet? Und wie wird das von denen eingeschätzt? Nun, es ist sicher so, dass Sacharow auch besorgt ist. Ich habe ihn übrigens ja in einem längeren Gespräch, das übersetzt wurde auf Englisch, mit Gorbatschow gehört. Es ist übrigens erstaunlich und hier wenig bekannt, in welchem Ton diese beiden Männer jetzt miteinander reden, mit welchem Respekt Gorbatschow eben Sacharow akzeptiert als einen Partner, den er sehr ernst nimmt und von dem er auch manches schon übernommen hat, was er realisiert hat. Also das betrifft also die Truppenreduzierung, das betrifft die begonnene Reform des Justizwesens, betrifft die Freilassung politischer Gefangener. Aber Sacharow baut auf Gorbatschow, verlangt ja auch im Westen, dass man Perestroika sehr unterstützen möge, aber er teilt die Besorgnis, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben und die sich nicht nur bezieht auf die wirtschaftliche Misere, sondern sich auch bezieht auf manche Strömungen, von denen wir ja auch gelesen haben im Baltikum und im Transkaukasus. Die drei baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen gehören seit jeher zu den Gebieten der Sowjetunion, die den stärksten Drang nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Moskau spüren lassen. In Estland, das von 1918 bis 1940 selbstständige Republik war und dann durch den Hitler-Stalin-Pakt der UdSSR einverleibt wurde, wird sich demnächst einiges tun. Im Rundfunk war zu hören, dass Estland die kollektive Landwirtschaft abschaffen will. An ihre Stelle soll die private Familienlandwirtschaft treten. Damit würde eine der Grundfeste des praktizierten Sozialismus in der Sowjetunion beseitigt. Die estnische KP drängt auf mehr Freiraum der Moskauer Zentrale gegenüber. Ein Erfolg der Autonomiebestrebungen ist die stärkere Betonung der estnischen Sprache gegenüber dem Russischen. Ermuntert durch ihre Erfolge während der Zeit Gorbatschow, gehen nun die Forderungen der estnischen Führung weiter. Ein Bericht von Günter Graffenberg. Was der schwedische Rundfunk heute früh direkt aus der estnischen Landeshauptstadt Tallinn berichtet, klingt ungeheuerlich für kommunistische und sowjetische Ohren. Demnach schlachtet Estland die bisher in der Sowjetunion heilige Kuh der kollektiven Landwirtschaft und geht zurück zu den privaten Bauern, die nach der geplanten Reform ihren Hof sogar an ihre Kinder vererben sollen, wie vor der Einverleibung des Landes 1940 in die Sowjetunion. Zum Zweiten soll der Religionsunterricht in den Schulen wieder eingeführt werden, wie es vor 1940 üblich war. Estland ist fast 100%ig evangelisch. Erst unlängst hatten evangelische Pfarrer aus dem Gebiet Ingermanland, das zwischen Estland und Leningrad liegt, bei einem Besuch in Helsinki über umfangreiche Restaurierungen von evangelischen Kirchen berichtet. Zum Dritten will Estland ein eigenes Konsulat in Stockholm errichten und erwartet von Schweden Ähnliches. Schweden hält sich bisher in dieser Frage sehr zurück und hat immer wieder betont, dass dafür die Genehmigung Moskaus zuständig sei. Nach dem jüngsten Bericht des schwedischen Rundfunks soll Estland jedoch von Moskau grünes Licht auch in dieser Frage bekommen haben. Der Mann, der dies mitteilte, war niemand geringerer als der estnische KP-Chef Väinö Väljas. Er antwortete in einer sogenannten Telefonhöreraktion des estnischen Rundfunks auf Anfragen estnischer Bürger, eine Methode, die Estland von Schweden übernommen hat. Und im Verlaufe von Frage und Antwort teilte also Väljas mit, er habe die Kremlführung davon überzeugt, dass Estland mit der kollektiven Landwirtschaft brechen will und muss. Sie habe aus dem Lande, in dem früher Milch und Honig floss, ein Armenhaus gemacht. Dass es in der übrigen Sowjetunion nicht besser sei und sich die kollektive Landwirtschaft stets als eine Achillesferse der sowjetischen Ökonomie erweise, habe die Zustimmung des Kreml zu diesem estnischen Experiment freier Familienlandwirtschaft wie früher leichter gemacht, sagte Viljas. ob die kollektivierten Bauernhöfe ihren früheren Besitzern zurückgegeben werden, falls sie noch leben, oder in welcher Form auch immer der Rückgang zur privaten Landwirtschaft erfolgen soll, ist dabei noch offen. Veljas wurde gefragt, ob er nicht Angst vor diesem Schritt habe und ob nicht Moskau ihn zum Rücktritt zwingen könnte. Darauf antwortete er, Moskau könne dies überhaupt nicht tun, weil er von der estnischen Partei zum Vorsitzenden gewählt worden sei. Nur sie könne ihn auffordern, seinen Posten zur Verfügung zu stellen. Was seine Ankündigung der Wiedereinführung der Familienlandwirtschaft in nur wenigen Wochen bedeutet, ist eine glatte Abkehr von einem der bisher geheiligsten Postulate sowjetischer Ökonomie. Das kommunistisch geleitete Polen beispielsweise ist den Weg der landwirtschaftlichen Kollektivierung ja nie gegangen. Als Chruschtschow in den 50er Jahren den damaligen polnischen KP-Chef Gomułka aufforderte, die Pferde abzuschaffen und Traktoren anzuschaffen, antwortete dieser, nein, nein, in einem katholischen Land wie Polen geht das schon deswegen nicht, weil man doch nicht mit einem Traktor zur Kirche fahren kann. Schweden mit unmittelbarer Nachbarschaft zu Estland und einer großen baltischen Immigration spielt im estnischen Unabhängigkeitskampf, gewollt oder ungewollt, eine einzigartige Rolle. Schwedische Parteiführer geben sich in Tallinn die Klinke in die Hand und im Laufe des Sommers wird auch Außenminister Sten Andersen in Tallinn erwartet. Bis dahin wollen die Esten den Vertrag über die Wiedererrichtung von Konsulaten unterschriftsreif vorbereitet haben, falls nun die Tauwetterperiode im Kreml anhalten sollte. In der Sowjetunion war westliche Rockmusik lange Jahre verpönt. Aber auch schon vor der Zeit von Michail Gorbatschows, Glasnost und Perestroika öffnete die UdSSR ihre Grenzen für westliche Musik. Trotzdem bleiben Live-Auftritte amerikanischer oder englischer Popgrößen in Moskau oder Leningrad die große Ausnahme. Gestern Abend passierte etwas völlig Ungewohntes. Wer in seinem Radio in der Sowjetunion die Kurzwelle eingeschaltet hatte, hörte Folgendes. Ex-Beatle Paul McCartney saß in einem Studio der britischen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft BBC in London und wartete auf Fragen von russischen Hörern. Via Direktleitung konnte er zu seinen Fans in der UdSSR sprechen. Was daraus wurde, berichtet nun Johannes Krotzki. Der Auftakt zur Sendung war stilgerecht. Back in the USSR. Ein Musiktitel der Beatles, der auch in der Sowjetunion sehr populär ist. Der Moderator begrüßt Paul McCartney und seine sowjetischen Hörer auf Russisch. Dann der erste Anrufer, Slava, per Telefon live aus Minsk nach London und per Kurzwelle zurück nach Moskau. Slava, ты меня слышишь? Slava, hörst du mich? Okay, твой вопрос. Okay, deine Frage? Ну, мой вопрос такой. Будь любезен, скажи, пожалуйста. Paul, sag mir bitte, wie aus der Rock'n'Roll-Szene der 50er Jahre hat dich am meisten beeinflusst? Und dann eine kleine Überraschung. Zunächst meldet sich der Alt-Beatle Paul McCartney auf Russisch mit einem Gruß nach Minsk. Okay, so, привет, Minsk. Привет, Минск, говорит Paul McCartney. Same people influenced me with... Doch seine englische Antwort muss natürlich noch einmal russisch überlagert werden, damit sie auch verständlich wird für die Hörer in der Sowjetunion. Die Leute, die ihn am meisten beeinflusst haben, Little Richard und Buddy Holly, das waren seine Vorbilder aus den 50er Jahren. Doch schon der zweite Anrufer geht im Kurzwellensalat unter. Hallo, Sascha. Der Moderator ruft, verzweifelt und kaum noch hörbar, nach einem Sascha aus Leningrad. Die Telefonverbindung nach London ist ebenso verschwunden wie die Kurzwellenfrequenz in der Sowjetunion. Stattdessen meldet sich ein fremdes Programm aus dem Äther und überrascht die sowjetischen Fans mit alpenländischer Folklore. Kein BBC mehr, kein Paul McCartney und keine Musik der Beatles. Doch einer hat vorgesorgt. Ein Redakteur der sowjetischen Jugendzeitung Komsomolskaja Pravda. Auf seine Bitte hin wird sein Blatt eine Abschrift der Fragen und Antworten veröffentlichen. Bandaufzeichnungen der BBC, die aus London per Post zugeschickt werden sollen. Vorausgesetzt, Jugendliche sind überhaupt noch nach London mit dem Telefon durchgekommen. Direktwahl ist für sie aus der Sowjetunion nicht möglich. Und wer eine Verbindung bei der Post bestellen wollte, war von der Zeitung schon im Voraus gewarnt. Die Minute kostet umgerechnet knapp 10 Mark. findige Finger werden allerdings auf andere Kurzwellenfrequenzen ausgewichen sein. Denn das russische BBC-Programm war vor der Zeit der Glasnost noch schlimmer gestört, aber immer sehr beliebt. Besonders eine Rocksendung, die von einem populären Exilrussen moderiert wurde. Nachdem die Sowjetunion jedoch ihre Störsender gegen die BBC abgestellt hat, ist Paul McCartney dieses Mal jedenfalls kein Opfer der Abwehrpropaganda geworden. Etwa 1000 Anrufe erhielt Paul McCartney aus der Sowjetunion. Ein Vergleich, es waren nur 120 Anrufe, als einmal Maggie Thatcher Rede und Antwort stand. Präsident George Bush hat in seiner heutigen ersten Pressekonferenz im Weißen Haus versucht, einer Äußerung seines designierten Verteidigungsministers Tower die Dramatik zu nehmen, ohne sie inhaltlich anzugreifen. Tower hatte bei seiner Senatsanhörung am Donnerstag zu erkennen gegeben, innerhalb der Bush-Administration werde gegenüber dem SDI-Programm eine zurückhaltendere Einstellung gepflegt als unter Ronald Reagan. Zitat Tower. Um damit anzufangen, ich glaube nicht daran, dass wir einen Schirm entwickeln können, der die gesamte amerikanische Bevölkerung vor dem nuklearen Verbrennen schützen kann. Ich halte das für unrealistisch. Zitat Ende. Schon unter Ronald Reagan war die Vision vom SDI-Weltraumschild, der ganz Amerika schützt, nach und nach verblasst. SDI bekam stillschweigend die Aufgabe zugewiesen, die amerikanischen strategischen Raketensilos zu sichern. Doch hatte kein Politiker vom Rang Towers, der Verteidigungsminister werden soll und werden wird, dies bislang je formuliert. Schon um der Skepsis in der Öffentlichkeit und den Haushaltssorgen im Kongress nicht zusätzlich Nahrung zu geben. Eine seiner ersten Entscheidungen im Pentagon werde jedenfalls sein, sagte Tower, im letzten Reaganschen Rüstungshaushalt jenen Teil kritisch zu überprüfen, der eine 50-prozentige Erhöhung der Mittel für SDI-Raketenabwehr erfordert. Damit signalisiert Tower, wo er angesichts des allgemeinen Sparzwangs am ehesten sich in der Lage sieht, Ausgabenkürzungen vorzunehmen, und er macht deutlich, dass in der so umstrittenen Frage zwischen Washington und Moskau, ob SDI und strategische Abrüstungspläne unter einen Hut zu bringen seien, zumindest faktisch bisherige Hindernisse überwindbar werden. George Bush in seiner Pressekonferenz widersprach in der Sache Tower nicht, gab sich aber Mühe, dennoch einen etwas zögernden Eindruck zu hinterlassen, gilt es doch, die breite Allianz der Zustimmung für den neuen Präsidenten nicht dadurch zu schwächen, dass im eigenen politischen Lager Anhänger der ursprünglichen SDI-Vision ohne Not verprellt werden. In eben diesem Bemühen hatten unlängst sowohl Sicherheitsberater Scowcroft als auch Tower auf die Frage, ob der Kalte Krieg mit der Sowjetunion beendet sei, jeweils mit Nein geantwortet, um dann allerdings erläuternd hinzuzufügen, ein Tauwetter sei freilich erkennbar, beziehungsweise die Klugheit gebiete, nicht nur die politischen Absichten, sondern auch das militärische Potenzial der Sowjetunion heranzuziehen bei einer Bedrohungsanalyse. Verkürzt war übrig geblieben, die neue Mannschaft in Washington ist weiter im Kalten Krieg. Diesem Eindruck steuerte Bush in seiner Pressekonferenz entgegen. Er wolle diesen Begriff Kalter Krieg nicht wieder einführen. Nein, es gehe allein darum, dass im Umgang mit der anderen Weltmacht weiter Umsicht und Vorsicht erforderlich seien. Das und nur das hätten Tower und Scowcroft sicherlich gemeint. Prag. Nach der Sowjetunion, Ungarn und der DDR hat auch die Tschechoslowakei einseitige Abrüstungsschritte angekündigt. Danach wird die Tschechoslowakei in den nächsten beiden Jahren 12.000 Soldaten entlassen und die Militärausgaben um 15% senken. Außerdem will die Regierung in Prag 850 Panzer, 165 Panzerfahrzeuge und 51 Kampfflugzeuge aus dem Verkehr ziehen. Am Montag hatte die DDR einen Abbau ihrer Streitkräfte um 10.000 Mann und eine Kürzung der Militärausgaben um 10% angekündigt. Stuttgart. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Vereinigten Staaten wollen sich, nach den Worten ihres designierten Verteidigungsministers Tower, trotz starker Sparzwänge auch künftig für die Sicherheit ihrer Verbündeten engagieren. Zur Lösung des seit Jahren dauernden Streits um die Lastenteilung schlug Tower heute auf der Internationalen Wehrkundetagung in München vor, dass Westeuropa und Japan die USA in der dritten Welt entlasten könnten. Wie auch NATO-Generalsekretär Wörner empfahl er, zu den jüngsten Abrüstungsankündigungen des Ostens das bewährte Konzept beizubehalten, nur auf der Basis einer stets gesicherten Verteidigungsfähigkeit zu verhandeln. Er trat deshalb für die Modernisierung konventioneller und atomarer Waffensysteme der NATO ein. Am Rande der Wehrkundetagung traf sich Tauer zu einem halbstündigen Gespräch mit Bundesverteidigungsminister Scholz. Anschließend erklärte der künftige Pentagon-Chef vor Journalisten, bei dem Meinungsaustausch seien zwar einige Probleme beseitigt, aber noch keine Lösungen gefunden worden. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums wollte sich zu dem Treffen der beiden Politiker äußern, nicht äußern. Man habe Vertraulichkeit vereinbart, erläuterte er. Bundesaußenminister Genscher hat heute Ost und West aufgerufen, die Herausforderungen der Gegenwart gemeinsam anzugehen. Dies beziehe sich auf die Durchsetzung der Menschenrechte bis hin zur Erhaltung des Raumschiffs Erde, sagte Genscher vor dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Es gehe jetzt um eine neue Aufgeschlossenheit im Ost-West-Verhältnis und den Abbau überholter Feindbilder. Nach den Worten des Bundesaußenministers stehen das Zusammenwachsen Westeuropas, die Umgestaltung in der Sowjetunion und in anderen sozialistischen Staaten sowie der Gezeitenwechsel in den Ost-West-Beziehungen in einem inneren Zusammenhang. Dies habe namentlich für Europa zukunftsweisend.